Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 107 und wir machen heute den zweiten Teil unseres Songchecks vom 15. April 2024. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Frau, die am 11.11. die Puppen tanzen lässt, Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüße dich. Das ist üble Nachrede, Sie hören von meinem Anwalt. Nein, 11.11. hat ja noch nachher einen kleinen Link. So dachte trotzdem ich, ist es üble Nachrede. das sagst du nur so. Das ist innerlich bist du doch Karnevalistin, das weiß ich doch. Innerlich nervt mich das noch mehr als äußerlich. Das kann ich gar nicht genug betonen. Ja, ja. Mensch, es ist schon eine Woche her, seit wir den letzten Podcast hier gemacht haben. Ich sitze hier seit einer Woche und warte hier auf dich, bis wir dann die zweite Folge hier aufnehmen. Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass wir spoilern, dass wir sie nacheinander aufnehmen. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis tatsächlich an dieser Stelle. Wir werden diesen Podcast veröffentlichen, nachdem wir höchstwahrscheinlich in Amsterdam einige live gesehen haben, einige Auftritte oder die meisten. Und die können wir jetzt natürlich noch nicht mit einfließen lassen. Also vielleicht so ein bisschen was von ersten Pre-Partys haben wir gesehen, aber jetzt den eigenen Live-Eindruck leider noch nicht drin. Deswegen entschuldige ich mich schon mal bei mir selber für einige Meinungen, die sich längst gedreht haben, wenn das hier veröffentlicht wird. Oder auch nicht und wir haben es richtig eingeschätzt. Das gibt's ja bestimmt, auch, ne? Bestimmt, bestimmt. Ja, wir sind auch ja Experten. Genau, genau. Ja, für alle die, die ja aus irgendwelchen Gründen zum ersten Mal hier diesen Podcast einschalten, wir machen einen Podcast über den Eurovision Song Contest. Der findet natürlich auch in diesem Jahr wieder statt. Und zwar nämlich in zwei Semis am 7. und 9. Mai. Darin müssen sich die allermeisten der teilnehmenden Länder in einem der Semifinals für das große Finale qualifizieren. Das findet am 11. Mai 2024 in Malmö statt, in Schweden. Schweden darf ja den Wettbewerb dieses Jahr wieder austragen, weil im letzten Jahr Loreen mit Tattoo für Schweden gewonnen hat. Und dann hat natürlich das Siegerland immer den ersten Griff darauf, diesen Wettbewerb auch auszutragen. Seit 2013 das zweite Mal jetzt auch in Malmö, auch wieder in der Malmö Arena. Und sind wir mal gespannt, was dieses Jahr dann dabei herauskommen wird. Wir besprechen in zwei Folgen das erste und das zweite Semifinale. Bereits in der Folge 106 haben wir das erste Semifinale und zwei Big Five Teilnehmer plus Gastgeber Schweden besprochen. In diesem Jahr treten auch die Big Five, nämlich Deutschland, UK, Frankreich, Spanien und Italien sowie Gastgeber Schweden, die bereits für das große Finale gesetzt sind, live und in voller Länge in den Semis an, in denen sie auch mit abstimmen dürfen. Leider haben wir aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, die Titel wie im Radio zu spielen und daher werden wir alle 37 Songs in unseren Shownotes auflisten. Das bedeutet dann natürlich so für euch, also entweder seid ihr große ESC-Fans und ihr kennt bereits die Songs in- und auswendig, sodass ihr die beiden Folgen Songchecks einfach durchhört. Oder aber ihr stoppt jeweils vor unserer Besprechung in dieser Folge und hört euch die entsprechenden YouTube-Videos an. Zum Beispiel auf unserer Website escgreenroom.de. Da ist unter dem Post jeweils die Links zu den einzelnen Videos. Und dann startet ihr danach wieder diese Folge. Oder ihr macht das ganz anders. Ihr hört euch erst alle Videos an oder danach oder wie auch immer. Das bleibt euch ja selber unbenommen. Das Schöne am Podcast ist ja immer, gerade wenn die Folgen etwas was länger werden, man kann dann auch stoppen, man kann pausieren, man legt sich vielleicht eine Stunde hin, steht wieder auf, hört weiter. Also alles Mögliche ist dort möglich. Das ist ja das schöne Podcast, kann man immer dann hören, wenn man Bock darauf hat. Ja, zwischendrin mal eine Stunde vom Gelaber erholen, finde ich eine gute Idee. Ja, genau, genau. Das ist ja dann auch, oder man macht dann kopfschüttelnd einfach, drückt man auf Stopp und sagt, oh nein, das geht ja gar nicht. Und da könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr gerne wollt, auch Kommentare an die jeweils zugänglichen Kanäle schreiben, entweder bei X, bei Blue Sky, wo auch immer, oder auch eben kundendienst@escgreenroom.de. Dann könnt ihr vielleicht auch uns mal schreiben, wenn ihr mal anderer Meinung seid oder vielleicht unserer Meinung. Oder manchmal gehen ja auch bei uns beiden die Meinungen bei einigen Songs auseinander. Da seid ihr vielleicht dann eher Team Sonja oder Team Sascha. Das könnt ihr euch ja dann auch aussuchen. Und das würde uns tatsächlich auch mal interessieren, wie ihr denn diesen Jahrgang dann auch einschätzen würdet. Ja, und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. In der letzten Folge hat Sonja die Songporträts und auch die Porträts der Künstler vorgenommen. Das werde ich jetzt in dieser Folge übernehmen für die Teilnehmer dieses zweiten Semifinals und natürlich die teilnehmenden Big Five, die jetzt sozusagen dann in diesem Jahr zum ersten Mal auch in voller Länge zusammen mit den Teilnehmern des Semifinals dort antreten werden. Und die werden so ein bisschen unter diese Teilnehmerliste so ein bisschen reingemischt. Und in dieser Reihenfolge werden wir jetzt auch gleich die Songs besprechen. Ja, dann würde ich sagen, warten wir auch nicht lange, quatschen auch nicht zu lange unnötigen Zeug, oder ich besser gesagt. Und wir beginnen mit Start Nummer 1, nämlich mit Malta, und zwar mit Sarah Bonici und Loop. Über den maltesischen Vorentscheid haben wir ja zu Beginn der Saison ganz ausgiebig im Podcast schon gesprochen. Und so wurde auf der Insel über viele Wochen und in nicht enden wollenden Runden schließlich Sarah Bonici mit dem Song Loop für den ESC bestimmt. Sie ist 25 Jahre alt, arbeitete zunächst in einem ganz klassischen Beruf als Buchhalterin, bis sie sich dann endgültig entschied, als Musikerin in Vollzeit zu arbeiten. Als Jugendliche unternahm sie schon zwei Anläufe für den Junior ESC. 2010 klappte es dann zumindest als Background-Sängerin. Und jetzt steht sie aber voll im Mittelpunkt auf der großen ESC-Bühne. Sonja, dein Favorit? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. erstmal Shoutout an Malta. Die haben uns die Vorentscheidssaison so schön gestartet, schon im Oktober. Das werde ich ihnen nicht vergessen. Das war, du hast gesagt, nicht enden wollende, aber zum Glück auch nicht enden wollende, weil wir hatten einfach mehrere Freitage lang und das schon im letzten Jahr, einfach ESC-Zeug zu gucken. Das war schön. Also es war überhaupt schön, dass es das gab. Ob das in sich schön war, weiß ich nicht. Ob die sich damit einen Gefallen getan haben, weiß ich auch nicht, weil es sah ja alles ein bisschen sehr Audition improvisiert klein aus. Und ich meine, da hatte sie ja auch Sarah Bonici mit Loop eben auf dieser kleinen Bühne gestanden, was einfach nur sah ein bisschen aus, als wenn man einfach so im Club hätte sich auf die Stufe gestellt und den Song performt. Von daher ist es erstmal schön zu sehen, dass da jetzt ein Song draus geworden ist, den man sich zumindest ganz gut anhören kann. Der ist ja durchaus brauchbar geworden, so als Popsong. Was mich stört, was ich jetzt einfach mal voraussetze, ist, dass dieser Auftritt sehr sexualisiert sein wird. Also so sie von sich aus schon. Dass es so versucht, sich so an Fuego und Slow-Mo zu orientieren und das nicht so ganz tragen kann und dann eher so ein bisschen traurig aussieht. Dann haben wir so wie Ronella vor einiger Zeit, dass man dann so denkt, so was soll diese Sexshow jetzt? Also das, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ansonsten finde ich es okay. Und wie gesagt, Malta kann ich nicht böse sein, weil sie haben uns einfach spannende Abende beschert und das schon früher als gedacht, weil die Vorentscheidssaison ja normalerweise später losgeht. Von daher danke, aber ja, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Die EBU hat ja immer Spaß dran, diese Art von Beiträgen auf die Eins zu setzen, war bei Ronella ja genauso. Mal sehen, ob es dann reicht am Ende. Aber trotzdem, danke Malta. Ja, auch in diesem Semifinale hat man natürlich wieder eine Dance-Nummer auf die Eins gesetzt, so ähnlich wie mit Zypern im ersten Semifinale. Und ja, also auch hier würde ich wieder sagen, eher eine Wackelkandidatin. Ich werde sie jetzt mal wohlwollend in das für das Finale weitergehen lassen, so in meiner ganz persönlichen Liste. Aber ich finde es jetzt keinen besonders außergewöhnlichen Song und dafür finde ich es dann fast schon wieder eher enttäuschend, dass man dann in so einer langen Auswahlsituation da auch wirklich so ein bisschen auch nichts, jetzt nichts Besseres irgendwie halt dann wirklich auch gefunden hat. Was ich ein bisschen seltsam fand, das habe ich, glaube ich, auch neulich schon mal gesagt, dass es in diesem Jahr relativ schnell ging, dass man auch seine Spotify-Playlist voll bekam mit den Teilnehmern des ESC. Und bei Sarah Bonici hat das wirklich sehr lange auf sich warten lassen, also fast bis kurz vor die Deadline Anfang März. Konnte man ihren Song nicht sozusagen über die normale Playlist. Es gab das Video schon, auch von dem Vorentscheid. Das finde ich ein bisschen schade und vertane Chance, selbst wenn man dann sagt, okay, dann hat man erstmal das Audio und wechselt das dann nochmal aus gegen eine neue Version, was ja mitunter ja auch irgendwie halt gemacht wird. Insofern, ein bisschen vertane Chance. Aber insgesamt ist es jetzt auch nicht unbedingt etwas, was für mich jetzt so wahnsinnig im Kopf hängen bleibt. Und man weiß ja, dass Malta auch dafür brennt, eigentlich diesen ESC auch mal wirklich mal auf der Insel auszutragen. Solange wie sie ja daran teilnehmen, würde ich es ihnen auch mal gönnen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, das mit diesem Beitrag wirklich zu schaffen. Also insofern sind wir mal gespannt, wie das irgendwie ausschaut mit Malta und mit dem Finale, ne? Ja, und dann geht es weiter mit einem Land, was wir ja auch in der Vorentscheidssaison immer schon sehr früh dann auch zu hören bekommen, nämlich mit Albanien. Dort gibt es das Festival Ikenges. Und das läutet sozusagen eigentlich die ESC-Saison ein, in dieser Saison nicht, weil dann Malta dieses Mal schneller war. Und das nationale Musikfestival, das es dann bereits schon in der 62. Ausgabe gab, ist auch immer die Plattform für den Beitrag zum ESC. Immerhin gibt es dann immer eine Kategorie, in der dann der Beitrag ausgelobt wird. In diesem Jahr hat dann allein das Publikum entschieden, dass die 37-jährige Bessa ihr Land im schwedischen Malmö vertritt. Sie ist seit etwa 20 Jahren in Albanien eine musikalische Größe, hat auch bereits als Coach bei The Voice of Albania mitgewirkt und hat sogar bereits am rumänischen Vorentscheid teilgenommen. Ihr Siegertitel hieß zunächst Serem Dore, aber vor kurzem wurde dann der Song nochmal aufgepimpt und statt in Albanisch singt sie nun ganz auf Englisch. Und der Titel heißt jetzt Titan. Hat denn das geholfen, dieser Rebrush? Ja, da weiß ich immer nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun. Also mein Gefühl als nicht albanisch sprechende Person ist ja, dass ich dann erstmal denke, oh, jetzt kommt Englisch, jetzt verstehen wir, was sie uns sagen wollen. Dann hört man sich das an und denkt, ah, okay, das ist jetzt eure Message. Naja. deswegen, ich weiß nicht, ob sie es nicht verschlimmbessert haben. Sie wollen jetzt halt verstanden werden, aber ja, geht so. Es ist okay, es kickt mich jetzt aber auch nicht richtig. Und ja, dann dieses, irgendwie gibt es diese Stelle, wo Rice ganz oft, das ist so, was soll dieses Gejaule, mach doch mal ein paar mehr Worte da rein und dann hakt es vielleicht auch immer mal so ein bisschen an der englischen Übersetzung. Das ist dann schade drum, da geht vielleicht auch ein bisschen was verloren, was die Originalversion hat, was wir aber auch nicht verstanden hätten, weil wir dafür einfach nicht schlau genug sind. Und was mich auch noch richtig stört, das kommt so völlig aus dem Nichts, ist so dieser Beat, der kurz vor Schluss nochmal einsetzt. Der hat eigentlich in diesem Lied für mich gar nichts verloren. Also es ist so, er macht dieses ganze Lied irgendwie, dieses Gefühl des Lieds ist dann irgendwie kaputt, finde ich. Also weiß nicht, wer da noch Aktien drin hatte, dass der noch rein musste, aber den hätten sie mal besser draußen gelassen. Und wie du immer sagst, die Todesstart Nummer 2 ist natürlich auch gemein. Also mal sehen, ob das was wird. Bin ich noch unentschlossen. Ja, das ist ja immer so ganz unterschiedlich, ne, mit Albanien. Scheinbar haben sie nicht genug Selbstbewusstsein zu sagen, das schicken wir jetzt mal. Manchmal lassen sie es so, wie es ist. Und manchmal kann ich mich auch noch erinnern, El Hada Dani 2015, die hat da mal so eben sogar einen komplett neuen Song irgendwie an den Start gebracht. War auch nicht besonders toll, war sie auch stimmlich nicht so ganz, ganz groß, obwohl sie ja angekündigt war, dann so, das große Talent aus Albanien. Und in diesem Fall ist es jetzt bei Bessa irgendwie halt auch so, dass ich so denke, ja, jetzt ist es halt einfach nur wieder eine normale Popnummer. Da ist doch dazwischen irgendwie, ja, was ist das, so eine Art Rap oder so, dann glaube ich noch. Aber ich glaube, der ganze Geist ist da. Wir haben ja in der letzten Folge über Luxemburg gesprochen. Da hat man dann so wirklich nur so kleine Ecken so ein bisschen so aus. Das ist auch vollkommen, finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass man nochmal sagt, okay, da machen wir nochmal an der Stelle nochmal was. Aber da jetzt so was ganz Neues. Und bei der Sprache glaube ich auch wenn man es nicht versteht, sobald eine andere Sprache benutzt wird, das kennt man ja auch immer so ein bisschen bei Island zum Beispiel, die müssen ja in der Vorrunde immer auf Isländisch singen, in der zweiten dürfen sie sich dann selber entscheiden, meistens 80% der Teilnehmer entscheiden sich dann für Englisch und dann hörst du gleich, es ist ein ganz anderer Geist, weil die Laute und alles ist ein bisschen anders, das ist wie, ich wechsle jetzt die Gitarre gegen das Klavier aus und das hörst du sofort. Und das ist halt auch hier wieder so ein bisschen und leider, ich fand eigentlich die Version vom Festival Ikeng ist gar nicht so schlecht und das hätten sie ruhig dann auch weiter beibehalten sollen. Also für mich ist es jetzt mal eher draußen und nicht im Finale. Ja, weiß ich nicht. Es werden noch Sachen kommen, die ich viel schlimmer finde, aber die vermutlich mehr Anklang finden. Mhm. Gut, dann gehen wir weiter mit Griechenland. Der griechische Sender ERT hat in einem internen Auswahlverfahren die 36-jährige Marina Sarti als Vertreterin für den Eurovision Song Contest in Malmö bestimmt. Marina hat zunächst Architektur studiert, sie brach es dann aber zugunsten der Musik ab. Zuvor hat sie schon als Kind Gesangs- und Klavierunterricht genommen. In Athen und Boston lernte sie Jazzkomposition und zeitgenössisches Songwriting. Ihr Song Sari wurde am 7. März veröffentlicht. Er ist ein Mix aus traditionellen und modernen Klängen. Und da ist dann auch am 7. März ein, ja, ich würde mal sagen, sehr krudes Video veröffentlicht worden, das so ein bisschen, ich mag das ja an sich immer, wenn griechische ESC-Beiträge, dass man denen auch anhört, sie kommen aus Griechenland, das finde ich irgendwie immer schon mal ganz schön. Das Video selber ist ja so ein bisschen wie so ein TV-News-Beitrag. Da laufen unten dann irgendwie so Newsflash-Nachrichten durch. Man hat so ein bisschen so einen Eindruck über das Leben in Griechenland und ist auch sehr traditionell, folkloristisch, so mit Rap und so weiter. Also finde ich schon mal sehr interessant. Finde ich schon mal sehr, sehr schön anzuhören. Und ich habe auch, weil man wusste ja schon sehr weit vorher, dass sie für Griechenland irgendwie antreten wird, dann habe ich mich ja auch schon mal so ein bisschen auch mit dem beschäftigt, was sie so als Singles, was sie als Alben irgendwie halt rausgebracht hat. Das ist im Grunde genommen das, was sie jetzt auch mit Sari beim ESC auf die Bühne bringt. Das finde ich ja auch immer schon mal ganz schön, dass da jemand, der einen bestimmten Musikstil hat, wo man denkt, ah, das ist ja irgendwie ganz nett. Und dann macht er auf einmal plötzlich Schlager auf der Bühne oder so, weil jetzt der Sender meint irgendwie, nee, also das geht dann irgendwie doch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Griechenland dann auch mit diesem Song mit ins Finale irgendwie halt reinkäme. Wie sieht's bei dir aus? Ich brauch's nicht. Also ja, es klingt nach Griechenland. Und das ist das einzig Positive, was ich dazu wirklich sagen kann. Weil, also, allein dieses, was immer wieder kennt, dieses da, da, da, da, ja. Oh, ey, nerv mich nicht. Dann zwischendrin dieser hohe Gesang, nerv mich nicht. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Auftritt, weil wir wissen natürlich noch gar nichts, wie der aussehen wird. Der komische Videoclip macht mir da ein bisschen Angst. Also, du hast gesagt, der sieht aus wie ein Newsbeitrag. Ich finde, der sieht aus wie ein gekaufter Newsbeitrag in irgendeinem hinterletzten Privatsender, der aber nicht als gekaufter Newsbeitrag gekennzeichnet ist. Ja, also, sowas, ist wirklich, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Es ist wirklich ganz furchtbar. Also ich weiß auch nicht, ich verstehe auch nicht, ob da irgendwie so Ironie drin sein soll. Wahrscheinlich ja, aber dann kommt die auch nur so halb rüber. Es hinterlässt mich ratlos und deswegen habe ich auch ein bisschen Sorge vor diesem Auftritt, wie der dann aussieht. Aber das Lied an sich, das ist keins, was ich mir irgendwie anhören will weiter. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, hier als Vorbereitung. Das werde ich dann in Malmö noch ein paar Mal hören. Aber das werde ich nicht privat ansteuern. Na gut, Dann schauen wir mal. Dann geht's weiter mit der Schweiz. Nemo vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest mit dem Song The Code. Nemo kommt aus Biel, lebt aber mittlerweile in Berlin. Nemo hat mehrere Singles, EPs herausgebracht, erhielt mehrere Awards und kam 2021 bei der Schweizer Ausgabe von The Masked Singer auf Platz 5. Nemo fühlt sich weder als Mann noch als Frau, ist also non-binär. Daher handeln die Lieder auch von Geschlechtsidentität, psychische Gesundheit und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Sonja hat Nemo bereits auch schon gesprochen. Das Interview könnt ihr natürlich wieder bei bleistiftrocker.de und in der ESC Green Room 105 nachhören. Ja, und dein Urteil zu Nemo. Also Nemo als Person sowieso toll. Also ist ja, da kann man ja nichts gegen sagen. Es ist auch so cool, dass wir zwei non-binäre Personen einfach dieses Mal im Feld haben. Das ist so super, dass da mal so ein bisschen repräsentiert wird. Das ist auch so wichtig, finde ich. Das ist richtig toll. Also ich meine, wenn wir jetzt so in unsere frühere Zeit zurückgehen und dann, wenn man da so eine Show geguckt hat, da wurde einem ja nicht klar gemacht, guck mal, es ist völlig egal. Das ist so, da ist eine Person, die sagt, ja, ich bin nicht Mann, bin nicht Frau, bin irgendwas dazwischen. Das ist völlig okay. Und sowas zu haben, das ist so wichtig, das kann man eigentlich gar nicht ermessen irgendwie. Das als erstes. Jetzt reden wir natürlich auch über den Song. Und da muss ich ja sagen, ich war am Anfang irgendwie skeptisch, weil da so viele Stile drin sind. Ich habe gedacht, wie kriegt man das alles unter? Wie soll man das alles in 3 Minuten erfassen? Also so, das ist, Nemo hatte mir ja auch erzählt, in dieser Session, die sie da hatten, als der Song geschrieben wurde, hat ja einfach niemand Nein gesagt. Also sie haben ja alle Ideen durchgesponnen und am Ende sind so gut wie alle Ideen auch in diesen Song eingeflossen. Das hört man ja auch. Aber dadurch, finde ich, dann doch hört man aber auch diesen Spaß, den die an der Sache hatten, als sie das geschrieben haben und diese Energie, die sie da alle reingeworfen haben. Und doch inzwischen bin ich durchaus überzeugt. Also auch weil, also was wir an Pre-Partys jetzt schon hatten, da war Nemo ja auch dabei. Und das sah schon ziemlich gut aus. Also auch, das war jetzt natürlich noch nicht mit irgendwelchen Hintergründen und Riesenshow und so, sondern einfach nur Bühnenauftritt für sich mit Mikro sozusagen. Aber da war schon viel dahinter und da haben auch diese Stile gut zusammengepasst. Und ich glaube, das kann richtig was werden. Und ja, Nemo wird ja jetzt nicht ohne Grund so hoch gehandelt gerade und das wäre schon ganz geil. Also würde ich einfach so dieser Figur auch gönnen, so allem, was Nemo darstellt, ist so, wo ich sage, ja, bitte, bitte gewinn das. So, und der Song gibt's her und ich hoffe, dass es der Auftritt auch hergibt und ja, dann könnten wir vielleicht alle in die Schweiz fahren nächstes Jahr, wäre doch auch nicht schlecht. Ich habe da, es gab ja den Fernsehauftritt beim Schweizer Fernsehen. Das fand ich noch so witzig, da die Ansagerin, ja, wir sind ja voll aus dem Hüsli. da hat es mir schon sehr gut gefallen. Nemo hat eine tolle Stimme. Also die hält auch, was sie verspricht. Ich glaube, das war Madrid, wo man da auch jetzt schon Aufnahmen sehen konnte. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass dann zu dem Zeitpunkt danach in diesen Eurovision Odds, also in den Wetten, ganz weit vorne war. Nemo hat sich dann mit Baby Lasagna aus Kroatien gebettelt. Nemo ist aber jetzt, glaube ich, dauerhaft, glaube ich, auf der 1. Ich glaube, weil der Auftritt so außergewöhnlich war. Ich habe auch am Anfang wirklich erstmal gebraucht, diese verschiedenen Genres, da ist Oper dabei, Hip-Hop, Pop, das wird mal schnell, mal langsam. Es findet ja in so einem Eisenbahnwaggon statt. Und ja, aber da ist sehr viel drin. Geht es auch um Nemo. Man kann auch sagen, die Schweiz hat wirklich in den letzten Jahren einen Lauf. Und ich habe zumindest schon mal auf den Hotelportalen mal nach Zimmern in Zürich, wo es wahrscheinlich ja stattfindet, keine Ahnung, Bern gibt es ja noch, vielleicht gibt es noch Lugano, dem ersten Austragungsort vom ESC, vielleicht könnte es da mal stattfinden, keine Ahnung. Die Reisekasse wird wahrscheinlich dann ein bisschen stärker angespannt als in anderen Ländern, aber die Schweiz ist da sicherlich ganz weit vorne bei den Favoriten für diesen Wettbewerb und bei Nemo glaube ich wirklich, das kann den ESC gewinnen. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Bin ich mal sehr gespannt. Ja. Also ganz sicher drin, in meiner Liste ist Nemo auch auf Platz 1 des zweiten Semifinals. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, über Finale brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Genau, das klappt schon. Genau. Ja, schauen wir mal. Dann geht's weiter mit Tschechien. Auch Tschechien war sehr früh dabei, nämlich bereits im Dezember und hat einen Vorentscheid ausgetragen. Bei einer Art Clubkonzert standen 7 Beiträge zur Auswahl und eine Woche lang konnte man dann auch über die offizielle ESC-App mitbestimmen, welcher Song in Malmö auf die Bühne kommt. Gewonnen hat die 24-jährige Alena Schiermanova-Kostebelova, kurz Aiko. Sie wurde in Moskau geboren, wuchs aber in Tschechien auf. Lebt derzeit im englischen Brighton und 2018 erschien dann auch ihr Debütalbum, was auch Aiko heißt. In Malmö vertritt sie Tschechien mit dem Song Pedestal. In dem Song, den sie selbst mitgeschrieben hat, geht es um Selbstermächtigung und Selbstliebe. Kommt das denn rüber, Sonja? Ich finde es cool. Das ist so ein Empowerment-Song und so und das braucht's. Und das ist auch viel besser als irgendwie die 100. Liebesballade oder so, sondern das ist sowas beim ESC, finde ich super. Also das finde ich erstmal Song an sich mega. Ich habe mich auch an diesen Schrei-Refrain inzwischen gewöhnt. An dem hatte ich ja, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen rumgemeckert. Aber doch, das kommt jetzt auch bei mir an. Ein paar Abstriche, die man jetzt leider machen muss. Wir hatten es in der letzten Folge mit Isaac, dem das Shit rausgestrichen wurde aus seinem Song. Das ist hier noch ein bisschen eklatanter. Es gab mehrere Stellen mit Shit und Bullshit und so. Und das hat jetzt dazu geführt, dass da so ein bisschen andere Worte eingesetzt wurden. Und an einer Stelle reimt sich jetzt dummerweise It auf It. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, man kann es natürlich jetzt auch nicht besser lösen, weil du musst ja irgendwie beim Song bei der Bedeutung bleiben und so. Aber da bin ich wirklich ein bisschen sauer auf die EBU. Das ist ja jetzt, das klingt jetzt so doof. Und es hat auch in diesem Song, weil der einfach auch so, der ist so kraftvoll und so. Und der, ich finde, der braucht diese Worte auch. Also in dem Song sind die noch wichtiger als bei Isaac zum Beispiel. Deswegen, das finde, das schwächt ihn so ein bisschen ab, leider. Kann sie jetzt nichts für, hatte ihn ja ursprünglich anders geschrieben, aber man muss es jetzt ja leider mitbewerten. Dann ist ja auch nochmal ein Revamp erschienen, also es wurde ja ein bisschen was dran gedoktert und das Eklatanteste, was man da gehört hat, ist, dass das hinten raus nochmal so was anderes bekommen hat, also nochmal so eine Bridge und so. Und eigentlich ist das am Ende so super, wenn sich das so steigert. Aber davor ist nochmal so eine Unterbrechung und man hört und im Videoclip auch sieht so eine Streitszene. Und das finde ich super schlecht gelöst. Weil also man sieht, dass sie sich irgendwie mit einem Mann anschreit oder so. Was weiß ich, dann wohl ihr Partner, den sie dann jetzt verlassen hat oder wer auch immer. Das ist schon mal nicht gut, weil sie da diejenige ist, die schreit. Ich meine, klar, es gibt irgendwie eine Hinführung darauf. Das ist wahrscheinlich auch der Song. Aber trotzdem kommst du nicht gut rüber, wenn du diejenige bist, die einfach als erste schreit. Und noch schlimmer finde ich es im Videoclip, da ist sie nämlich nicht nur die schreit, sondern sie ist auch diejenige, die handgreiflich wird. Also sie schubst ihn ja dann. Und wie gesagt, auch da wahrscheinlich Vorgeschichte, aber wenn du diejenige bist, die schreit und schubst, dann weiß ich nicht, kommt nicht gut rüber einfach. So, dann vielleicht ist dann auch der andere empowered, dass er von dir weggelaufen ist. So, das ist einfach, das ist nicht gut umgesetzt, finde ich. Das ist jetzt nur ein Detail. Man weiß natürlich nicht, wird das irgendwie so eingeblendet auf der Leinwand dann in Malmö oder nicht? Hat es da irgendeine Bedeutung? Wird da überhaupt auch dieses Geschrei im Hintergrund eingespielt? Ich würde darauf verzichten, weil es wirklich, wie gesagt, sie kommt da nicht gut rüber. Das ist nicht das Passende für mich. Das ist da, vielleicht sehe ich das auch noch nicht so, aber das ist nicht gut gelöst, finde ich dann. Jetzt muss ich nochmal eine Runde drehen, und zwar der tschechische Vorentscheid. Da sind immer wieder gute Sachen dabei, finde ich, seit die dem machen. Also da bleibt immer irgendwas für mich hängen. Ich hätte auch Pedestal wäre für mich hängen geblieben, wenn es jetzt nicht weiter geschafft hätte. Good Enough von Lenny fand ich super schön. Auch wieder mit dem Abstrich, dass ich sage, das wäre vielleicht gar nichts für die ESC-Bühne gewesen, aber es ist was für meine Playlist. Ich finde das super. Ich finde das total toll. Und so ging es mir in den Jahren davor auch. Da war immer irgendwas dabei, was für mich war, was vielleicht auch gar nicht weitergekommen ist. Und ich weiß auch nicht, ob die sich mit dieser kleinen Aufmachung so einen Gefallen tun, dass sie es immer auf der kleinen Bühne, dieses Jahr war es ja in einem Club und so, dass es dann halt nicht fernsehinszeniert ist, sondern einfach so, als würdest du ein Clubkonzert gucken. Das mag ich vom Vibe her super gerne, aber es ist vielleicht nicht ideal als Hinführung auf ein ESC. Andererseits, weiß ich nicht, wenn für mich da immer was hängen bleibt, bin ich ja eigentlich schon zufrieden und dann muss es ja am Ende gar nicht ein ESC gewinnen. Der allerletzte Twist, den ich jetzt habe, ist, es muss nicht den ESC gewinnen, aber wie geil wäre es, wenn Tschechien mal den ESC gewinnen würde und wir hätten einen ESC in Prag. Oh ja, ja, oh, super. Da hätte ich so Bock drauf. Ey, Tschechien, bitte, bitte, gewinnt einfach mal den ESC in den nächsten Jahren und wir können alle nach Prag zu für den ESC. Das wäre so schön. Bitte, bitte, macht das. Das ist mein Schlusswort. Ja, in Prag war ich mal auf Klassenfahrt mal. Das war irgendwie 92 oder so, glaube ich. Das war, glaube ich, das Jahr, bevor die sich dann auch mit Slowakei, genau, getrennt haben. Und ja, also ich habe es noch in Erinnerung, dass es jedenfalls sehr billig war und so. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht für den ESC-Besucher. Aber nichtsdestotrotz, das kann ich auch unterschreiben, gerade diese Vorentscheide. Aber letztendlich, dass sie es so ein bisschen klein halten, auch trotzdem sehr international, das sehen ja manche irgendwie ein bisschen anders, weil sie dann sagen, wieso können da irgendwie alle mit abstimmen, aber letztendlich muss ja nachher auch international über den Beitrag abgestimmt werden und wenn man das schon mal so ein bisschen vorcheckt irgendwie, wie kommt denn das im Ausland auch an, dann ist das ja auch schon mal sehr von Vorteil. Ja, ich habe es glaube ich auch schon mal so angekündigt oder auch mal besprochen, als das Thema Tschechien irgendwie halt kam. Das ist so eine Art Musik, ich höre ja gerne Radio 1 und die haben oft solche Art von Musik. Das meine ich jetzt auch ein bisschen als Kompliment, weil man sich da mit der Musikauswahl und so weiter, finde ich, schon sehr, sehr viel Gedanken immer auch so macht. Und das hat auch so ein bisschen wie so ein Berlin-Song, sage ich jetzt mal, so von der Art und Weise, von der Komposition her. Aber das macht's für mich wirklich auch sehr schön und für mich ist das locker im Finale. Würde mich da auch sehr freuen, wenn es da weiterkommt. Wobei ich glaube, diesen kurzen Part mit dem Streit, ich glaube, das findet auch wirklich nur im Finale statt. Also es wird, glaube ich, nicht so peinlich werden, wie ich glaube 2018 dieses Qualané irgendwie, wo dann gespielte Pause gemacht wurde, was dann irgendwann so, nachdem man es im Semi schon gesehen hat, dass man dachte, oh, jetzt kommt das im Finale nochmal und so. Also das wird wahrscheinlich so, zumindest hoffentlich nicht stattfinden. Aber Tschechien muss sich seit Jahren da nicht wirklich verstecken. Letztes Jahr diese Frauenband fand ich auch großartig. Und ganz toller Song. Ist in mir tatsächlich auch eher erstmal so ein bisschen gewachsen. Ist nicht so ganz am Anfang bei mir so hängen geblieben. Aber jetzt tut es das schon. Und ist dann immer so ein bisschen die Frage so, wer ruft dann da wirklich nachher auch an? Ich habe ja eher so die Theorie, dass da sowieso eher die Leute anrufen, die sich mit dem ESC ein bisschen stärker beschäftigen. Und ich glaube, die werden Aiko auch kennen und die werden dafür auch, glaube ich, anrufen. Da bin ich mir schon, glaube ich, sicher. Und jetzt kommen wir zum ersten Big Five-Teilnehmer. Das haben wir ja eben schon mal angekündigt. Also die Big Five dürfen auch in voller Länge auch in den Semifinals teilnehmen, in denen sie auch mit abstimmen. Und hier haben wir das erste Land, nämlich Frankreich im zweiten Semifinale. Auch Frankreich bleibt seinem Konzept der internen Auswahl treu. Und diesmal darf der 34-jährige Slimane beweisen und die Grand Nation beim Eurovision Song Contest in Malmö mit dem Song Mon Amour vertreten. Das Lied wurde bereits am 8. November veröffentlicht, ist damit der erste veröffentlichte Song des Wettbewerbs. Slimane ist Sieger von The Voice in Frankreich, von The Voice of France 2016 und feiert seitdem ganz große Erfolge. Wir sind ja hin und weg bei diesem Titel, nicht, Sonja? Wir sind vor allem weg. Ja, genau. Ja, magst du anfangen? Nee, eigentlich will ich da nichts mehr zu sagen, weil es mich immer noch so sauer macht wie beim ersten Mal hören. Das ist einfach, das ist so ein gruseliges Lied, das ist so eine Frechheit, dass Frankreich damit jetzt antritt. Also ich finde das wirklich frech, sowas denken die sich dabei. Da liegt einfach so meterdick Staub auf diesem Lied, das ist so uninspiriert. Das hätte auch, weiß ich nicht, vor 50 Jahren schon irgendwer singen können. Ja, vielleicht wäre es da ein bisschen zeitgemäßer gewesen. Und das ist, er kann ja gut singen. Also so, das merkt man ja, dass er ein guter Sänger ist und versucht damit auch dieses lahme Lied zu retten. Aber ich habe auch so das Gefühl, er übertreibt es dabei auch. Also so, dass er da viel zu viel reinlegt. Und es gab ja auch so Live-Versionen. Da ist er dann irgendwie am Ende so vom Mikro weggetreten und hat dann geschrien. Also so aus Entfernung ins Mikro geschrien. Und das hat alles noch schlimmer gemacht. So, wie kann man denn so einen Song jetzt noch schlechter machen? Und ich habe echt Angst, dass er das in Malmö auch macht. Und ich habe noch mehr Angst, dass da Leute drauf reinfallen und das wirklich gut finden. Also das ist, nee. Also ja, findet es gut, wenn ihr es gut finden wollt, gerne. Aber ich bin raus. Nee, geht gar nicht. Ich habe, glaube ich, ich habe ja gesagt am Anfang, es werden sich auch noch Songs finden, die ich schlechter finde als das. Es haben sich, glaube ich, genau zwei gefunden. Also ich finde es immer noch furchtbar. Ja, eigentlich schade. Also ja, das, was du eben beschrieben hast, das war, glaube ich, beim Dora, beim kroatischen Vorentscheid. Da war ich auch sehr verwundert. Hinterher explodierten dann die positiven Kommentare über diesen Auftritt und dann habe ich, wie du schon sagst, diesen A Cappella-Teil, wo er dann vom Mikrofon dann wegtrat und dann so nochmal ohne musikalische Begleitung gesungen, habe ich so gedacht, was soll das jetzt? Also und dann ist er, glaube ich, in den Wetten mal einen Moment lang weiter nach vorne gekommen, habe ich so gedacht, hä, was, wie, nee, gar nicht. Dann stört mich so ein bisschen in dem offiziellen Video, man sieht andauernd seine Hände irgendwo da in der Kamera, wo ich denke, was soll das? Ne? Dann hilft es auch nicht, dass er das Glitzerhemd von Dotter sich ausgeliehen hat, das dann noch so angestrahlt wird, so mit Lichtern und irgendwie halt. Und dann habe ich mich wieder gefragt, als ich das mir auch insbesondere das Video angesehen habe, dass ich so dachte, ja komisch eigentlich, weil der Auftritt von Barbara Pravi 2021, die dann Zweite geworden ist, ist ja so ähnlich französisch, theatralisch und das hatte aber trotzdem eine ganz andere Klasse. Und das war irgendwie, ja, da hat man ja auch damals, ah, das ist wieder Edith Piaf, so 2.0 und wie auch immer. Aber es hat trotzdem irgendwie verfangen. Sie war da auch noch sehr, sehr charmant dabei. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Slimane hat schon eine außergewöhnlich gute Stimme. Aber der Song ist halt, also da läuft es wirklich links und rechts schleimig irgendwie aus meinem Computermonitor irgendwie raus oder aus dem Fernseher, wo auch immer man sich das anschaut. Und das ist, also das finde ich ähnlich schmalzig wie der Auftritt von Tom Lieb 2020, der ja dann nicht dazu gekommen ist und der dann so, ja 2021, ich habe so viele Termine, ich trete dann jetzt nicht nochmal an und so, weil da eben halt dann auch die Kommentare auch so negativ waren. Ja, ich bin mal gespannt, wo das landet. Ich glaube, wir sind da auch, es gibt andere Kommentatoren des ESC, die das dann ganz anders sehen, dieser Ohr und toller Beitrag und so weiter. Wir werden es sehen, aber mich hat es auch nicht wirklich vom Hocker gerissen. Ich finde es irgendwie ganz, ganz austauschbar, also ganz schlimm. Ja, tausch es bitte mit Barbara Pravi aus, die war wirklich mega. Ja, auf jeden Fall. Also das kann man auch nicht fünfmal hintereinander machen, das ist auch klar, aber das ist irgendwie, ja, vielleicht deswegen auch, ne? Weil man dann sagt irgendwie, okay, das ist es dann nicht, ne? Naja, auf La Zara lag ja auch meterdick Staub da auf ihrem Riesenpodest schon. Ja, dann kam noch dazu, dass die auch dann als Person so ein bisschen schwierig war. Also das ist halt dann, also, dass sie da bei Eurovision in Concert auf einmal dann nicht mehr auftrat. Ich weiß gar nicht, das hat man auch, glaube ich, nie gehört, woran das lag. Es war irgendwas Familiäres. Keine Ahnung, aber sie machte, glaube ich, einen auf Diva, dann der Mittelfinger, als sie im Green Room dann saß und dann irgendwie schlechte Punktzahl irgendwie bekam und so. Also das ist halt irgendwie, ja, die Teilnahme Frankreichs beim ESC ist eine Geschichte voller Missverständnisse, glaube ich. Das ist dann so. Ja, und das ist ärgerlich, weil Barbara Pravi hat mir so gut gefallen, da dachte ich, jetzt jetzt, Frankreich, jetzt habt ihr es doch. Ja, genau. Es war aber leider nur die eine. Ja, und sie haben ja auch jahrelang auch gute Vorentscheide auch gehabt. Nicht immer die besten Entscheidungen, aber die waren halt auch schon ganz gut, wo man auch merkte, ja, auch Frankreich hat da wirklich einiges zu bieten. Und da sind wirklich auch viele Sachen, die man dann auch so im Nachhinein, wo man Künstler weiter folgen kann und deren Veröffentlichungen dann auch sich anhören kann, wo man so unter anderen Umständen gar nicht auf diese Künstler gekommen wäre. Aber das, nein, das ist leider gar nichts. Und ich finde es übrigens auch strategisch immer nicht ganz so schlau, als Teilnehmerland immer schon gleich ganz zu Beginn auch mit allem rauszukommen, mit dem Teilnehmer, mit dem Künstler und dann auch gleich mit dem Song, dass der wirklich monatelang dann auch da abhängt in der Playlist. Und das finde ich auch nicht besonders schlau. Also das finde ich dann immer besser, Künstler schon mal bekannt geben und dann eher so kurz vor der Deadline dann mit dem Song rauskommen, dann ist das nicht so alt und abgestanden, bis dann wirklich der Song auf die ESC-Bühne kommt. Ja, der war schon abgestanden, als er rauskam. Ja. Für uns war es gut, dass wir schon wussten, es kann ab jetzt eigentlich nur noch besser werden. Ja, das stimmt. Das war natürlich dann der Vorteil. Da können wir dann wieder sagen, merci France. Merci. Ja, und da gehen wir auch gleich ins Nachbarland, nämlich nach Österreich. Die 29-jährige Kalin ist im Umfeld des Eurovision Song Contest eigentlich keine Unbekannte, allerdings mehr hinter den Kulissen. 2021 betreute sie als Kreativdirektorin die Acts von Spanien und Bulgarien beim Junior ESC. Außerdem war sie für Armenien beim ESC 2022 für Rosalind aus Armenien als Regisseurin für die gesamte Produktion verantwortlich. Und bereits 2016 stand sie als sogenannte Stand-in-Künstlerin bei den Proben auf der ESC-Bühne. Also das sind sozusagen die technischen Proben, bevor überhaupt die Künstler dann auch anreisen, machen das, keine Ahnung, Studenten oder auch Künstler, Sänger und die stellen sich dann zur Verfügung als Ersatz, Proben, Menschen sozusagen und da hat sie dann schon mal eine Rolle gespielt. Und jetzt will sie es auch für Österreich wissen mit dem Song We Will Rave. Kali, die eigentlich Marie-Sophie Kreisel heißt, ist nicht nur Sängerin, sondern auch Profitänzerin. Schon in ihrer Kindheit nahm sie an Tanzmeisterschaften im In- und Ausland teil. Im September 2023 kam auch ihr Debütalbum raus, Stripping Fields heißt es. Bist du jetzt voll im Raver-Fever? Total, total. Ich bin ja eh so ein Love Parade-Typ. Weil du schon dieses Tanzen ansprichst. Ich befürchte, das wird mehr eine Tanzperformance als eine Gesangsperformance, weil so viel passiert ja da gesanglich, textlich auch nicht. Das wiederholt sich ja immer wieder, eigentlich so ein paar Zeilen. Und dann ist viel auch instrumental. Du denkst, du fährst jetzt wirklich gerade die Love Parade runter und alle raven da vor sich hin. Es ist ja in der Studioversion noch ganz witzig. Ich finde, man denkt am Ende, denkt man schon, es ist vorbei und dann dreht es nochmal so eine Runde irgendwie mit hier Refrain und so, wo man schon denkt, eigentlich ist das doch, jetzt fühlt sich schon länger an als 3 Minuten. Das ist ja erstmal nicht so ein gutes Zeichen, aber weil sich es einfach immer wieder wiederholt mit hier Beat und der Text kommt dann auch immer wieder. Das ist so ein bisschen anstrengend, finde ich. Dann verstehe ich den Hype nicht so ganz, warum das jetzt vorab so gefeiert wird und habe ein bisschen Angst, dass das so endet wie Halo. Also mit Halo hatte ja auch so, wenn du dich erinnerst, das wurde ja auch so als Song erstmal gefeiert, war bei vielen irgendwie weit oben in der Liste und das war ja auch, als Studioversion war das ja auch ganz cool, konnte man sich ja ganz gut anhören und dann ist das aber auf der Bühne ziemlich hängen geblieben und hatte da irgendwie, also wahrscheinlich kann Kalin ein bisschen besser singen, weil sie mehr Bühnenerfahrung hat, die hast du ja auch gerade skizziert. Aber ob das so richtig rüberkommt, da habe ich noch so meine Zweifel. Und ich will Österreich natürlich immer im Finale haben und hoffe auch, das klappt. Und natürlich sticht das auch raus, diese Art von Song. Vielleicht fühlen sich dann auch genug irgendwie in ihre 90er-Jahre-Jugend zurückversetzt. Aber weiß nicht so. Ich bin nicht 100% überzeugt bisher. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Österreich gut abschneidet. Also ich unterstelle auch mal, dass Kalin wirklich super tanzen kann. Vielleicht ist es auch ähnlich wie letztes Jahr mit Israel, wo man bei dem Song alleine erstmal dachte, da ist was wird das jetzt so? Muss aber nicht. Also, aber zumindest sind da sehr ausgiebig freigehaltene Stellen in dem Song, wo man weiß, ja, da wird irgendwas passieren, wo alle in der Halle vielleicht sogar sagen werden, wow, die kann sich ja toll bewegen und so weiter. Im Video gibt es ja schon so kleine Ansätze, das ist irgendwie in so einer Industriebrache irgendwie aufgenommen. Man sieht da auch, dass sie sich gut bewegen kann, sieht ja auch toll aus und ist auch alles wunderbar. Ich würde jetzt mal auch tippen, dass sie ins Finale kommt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Deutschland kann ja für Österreich leider nicht abstimmen, weil wir im ersten Semifinale abstimmen dürfen. Aber das ist so. Aber es ist jetzt auch nicht, dass man jetzt sagen würde, wow. Also es ist so eine Referenz auf die 90er Jahre. Das hat man in dem Jahrzehnt zuhauf so diese Art von Songs gehört. Und dazu getanzt und so weiter. Aber ob das wirklich heute noch so trägt, also es wird sicherlich nicht eins der erfolgreicheren österreichischen Beiträge werden. Das ist mal so meine Vermutung. Sie wird, glaube ich, ins Finale kommen und dann wird sie, glaube ich, mit Deutschland zusammen weiter hinten im letzten Drittel irgendwie dann landen. Das ist wahrscheinlich so meine Vorhersage. Dann gehen wir weiter nach Dänemark. Dort hat Saba gewonnen, die eigentlich Saba Lücke Ölenschläger heißt. Sie ist gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester, die ebenfalls Sängerin ist, in Äthiopien geboren und im Alter von 8 Monaten von dänischen Eltern adoptiert worden. Es gab dazu ja auch ein Vorentscheid. Und in dem Song Sand, den sie dann auch auf der ESC-Bühne singt, geht es um das Scheitern in einer Beziehung. Ich würde erstmal sagen, gute Stimme. Mir ist dann noch wieder was dazu eingefallen, wenn man sich den Song irgendwie anhört. Ja, man könnte jetzt wieder gehässigerweise sagen, okay, das hat es leider nicht ins Mello in Schweden irgendwie halt geschafft. Mir ist aber neulich dann so eingefallen, als ich den Song dann gehört habe, naja, okay, aber es ist ja schon ein sehr gängiger Popsong. Vielleicht kriegt er so ein bisschen so eine Art Keno-Effekt. Wir haben ja damals mal drüber gesprochen, wo ich sagte, das ist so ein bisschen der Kartoffelsalat des Wettbewerbs. Und vielleicht kann der Beitrag sowas werden wie, so ein kleiner Grower, den man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sie das dann letztendlich auf der Bühne vorträgt, ob es wirklich dann auch so ist, wie wir es dann beispielsweise von dem Audio oder so irgendwie halt kennen. Aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist ein solider Popsong und ich sehe da so eine 50-50-Chance, dass sie weiterkommt ins Finale, vielleicht eher knapp, aber ich würde sie eher im Finale irgendwie halt sehen. Und und Dänemark, da hast du ja auch immer eine ganz besondere Verbindung, auch insbesondere dann ja auch zu dem dortigen Vorentscheid. Wie würdest du denn den Beitrag aus Dänemark einschätzen? Also es war der beste, den sie aus dem Vorentscheid kriegen konnten, weil da waren wirklich keine guten Sachen dabei. Dann ihr Auftritt beim Vorentscheid war eigentlich auch nicht so gut. Ich hoffe, den verbessert sie noch ein bisschen. Also das muss dann besser klappen. Dann sehe ich auch so ein bisschen das Potenzial für ein Dark Horse. Muss jetzt aber nicht zwingend sein. Also so, da bin ich auch noch unentschlossen. Es ist halt, sie als coole Person trägt das total, finde ich. Also so, sie ist da so der Vordergrund. Und der ganze Auftritt kommt irgendwie so gut und sympathisch rüber. Der Song ist halt nicht wirklich innovativ. Nee, klar. Ne? Also ja. Wie du sagst, das ist halt Pop, so, das haben wir schon öfter gehört, so, das, nichts daran ist irgendwie neu, aber also sie ist cool und wenn man sie so in den Vordergrund stellt, und das war ja eigentlich so, sie stand ja auf so einem Podest und dann wurden immer so Kamerafahrten um sie rum und so, dann kann das durchaus funktionieren, aber ich würde jetzt auch nicht drauf wetten, dass es funktioniert. Dann gehen wir weiter nach Armenien. Dort wird das Land vom Duo Lada Niva vertreten. Es handelt sich dabei um die Sängerin Jacqueline Bagdasarian und dem französischen Musiker Louis Thomas. In ihrer Musik verbinden die beiden Musiker armenischen Folk mit unterschiedlichen Stilen wie Maloya, Jazz, Reggae und traditionelle Balkanmelodien. Der Song Djeko, den sie in Malmö auf der Bühne vortragen werden, ist bereits Teil ihres im September erschienenen Album Lada Niva. Es ist der Spitzname der Sängerin Jacqueline, die in diesem Song ihr Recht geltend macht, frei zu denken und zu sein, wer immer man möchte. Ich finde, das war mal sehr erfrischend. Das ist ja eines der Lieder, die so in der im letzten Schub kurz vor der Deadline bekannt gegeben worden sind. Da waren so einige dabei, wo ich so dachte, ja gut, auch nix, auch nix. Aber bei Armenien hat mich natürlich besonders gefreut, dieses ja doch sehr folkloristische, es ist in diesem Video ist es sehr fröhlich, sehr bunt, voller Lebensfreude. Es gibt für mich eigentlich immer dann so extra Punkte für solche ja, ich finde, sehr authentischen Beiträge. Und wer diesen Song tatsächlich mag, dem sei auch wirklich das Album von Lada Niva nochmal ans Herz gelegt. Kann man auch bei Spotify reinhören. Finde ich irgendwie auch irgendwie halt ganz schön. Also wenn Armenien auf der Bühne jetzt nicht vollends irgendwie abkackt, dann glaube ich, können sie im Semi sehr, sehr weit kommen und damit auch ganz automatisch auch ins Finale kommen. Finde ich ganz großartig, dass sie auch mal tatsächlich mal nicht so typische Popsongs irgendwie bringen, sondern auch mal wieder so oldschool-mäßig was auf die ESC-Bühne. Und ist bei mir in meiner Rankingliste für das zweite Semifinale sehr, sehr weit vorne. Bei mir ist es sehr, sehr weit hinten. Es ist dieses Jahr der Song, von dem ich weiß, viele werden das mögen und ich mag es überhaupt nicht. Es ist mir viel zu hektisch. Ich kann mir das nicht anhören. Wenn du sagst, ein Album von denen anhören, dann zieht mir alles zusammen, weil ich krieg schon diese 3 Minuten, ist mir schon viel zu viel. Und ja, Pluspunkt für diese traditionellen Elemente. Aber wie du es eben mal aufgezählt hast, wenn ich irgendwo Jazz und Reggae höre, dann laufe ich weg. Das geht nicht. Das ist nichts für meine Ohren. Und deswegen, nein, einfach nein. Aber ja, es wird natürlich ins Finale kommen. Und dann muss ich es halt nochmal aushalten. Und dann komme ich da auch durch. Die zwei wirken ja auch total sympathisch, aber es ist halt einfach überhaupt nicht meine Art von Musik, die sie machen. Ja, und dann haben wir Lettland. Da tritt der 39-jährige Sänger Dons an. Mit einem selbstgeschriebenen Song, den er zusammen mit der Songwriterin aus den USA, Kate Northrop, geschrieben hat und dem irischen Erfolgsproduzenten Liam Geddes. Es ist ein sehr düsterer Song, in dem es darum geht, sich sozialen Konventionen nicht länger zu beugen. Wie sieht's denn da aus? Bist du da vielleicht Feuer und Flamme? Da bin ich dabei. Das finde ich gut. Für solche Balladen habe ich echt was übrig. Also so, er singt das ja auch wirklich kraftvoll und gut. Sieht halt in seinem Blaumann ein bisschen aus wie so ein Handwerker, der gerade vorbeigekommen ist. Aber na gut, er scheint es ja durchzuziehen, auch mit diesem Blau. Okay. Aber ich mag diese Art von Song. Das ist einfach was für mich. Also ich zuck immer ein bisschen zusammen, weil er singt ja It's Killing Me Slow. Das ist so, bei mir sagt er immer alles, das muss doch It's Killing Me Slowly heißen. Das ist doch so, ist doch kein korrektes Englisch, aber na gut. Ich hoffe sehr, dass das nicht untergeht. Ich habe ein bisschen Angst, dass das untergeht. Gerade auch so in dem Umfeld, in dem das ist, mit diesen schnelleren Songs und so, dass man das dann schon wieder vergessen hat. Ich fürchte auch, er könnte drunter leiden oder könnte der Leidtragende sein, dass es keine Jurys im Halbfinale gibt. Das wäre vielleicht so ein Kandidat, der mit Jurys weiterkommt und mit nur Publikum dann vielleicht nicht. Aber ich hätte es sehr gerne im Finale dabei. Ich mag das. Ich sehe es im Finale. Ich finde es irgendwie, ich finde auch das Video ganz spannend. Da ist er ja ganz in Blau gekleidet mit weißen Sneakern irgendwie. Und da gibt es noch so ja, wie viel sind da so, 10, 12 andere, die auch so glatzköpfig, auch blau gekleidet, weiße Sneaker irgendwie, die ihn dann so verfolgen. Da laufen sie dann so irgendwie, das muss wohl irgendwo in Lettland in so einer Kiesgrube irgendwie halt sein. Aber irgendwie ist es ganz, ganz gut gemacht. Ich mag aber auch tatsächlich seine Stimme. Die ist sehr, sehr, sehr tief und auch wirklich dieses Düstere wirklich dann auch sehr gut transportiert. Und da freue ich mich tatsächlich auch darauf, ihn auch live mal dann auch zu erleben. Ich habe jetzt schon öfter mal so bei Instagram oder so, dass er dann halt, irgendwas habe ich neulich gesehen, dass er da mit Sarah Bonici so ein, auch so ein TikTok-Trend irgendwie mit so, ja, wie so kämpfende Computerspielfiguren da irgendwie so nachgespielt haben. Das habe ich neulich auch schon mal so bei TikTok irgendwie sowas gesehen. Also er scheint auch, glaube ich, so ein ganz lustiger Typ irgendwie auch zu sein. Das macht ihn auch schon mal wieder noch mal mehr sympathischer, dass man da irgendwie auch so denkt, ach ja, da gucke ich noch mal ein bisschen genauer hin. Also insofern ist das auch, ich glaube, dass der weiterkommt. Ich glaube, da gibt's andere, die ich da weniger sehe. Und ich glaube, das ist ein gut durchdachter Song, den man da auch wirklich auch gut weiterkommen lässt und der das Finale, glaube ich, auch schön ergänzt. Dann geht's weiter mit auch wieder einem Big Five-Land. Dieses Mal wird Spanien reingemischt. Und zwar treten für Spanien die 55-jährige Maria Bass und der 47-jährige Marc da Sosa aus Alicante beim ESC an. Sie bilden das Duo Nebulosa und werden mit dem Song Zora, was so viel wie Schlampe heißt, vorgetragen. Auch in diesem Jahr fand in Spanien das Benidorm-Festival statt, in dem ja dann Nebulosa mit Hilfe der Jurys und des Publikums dann auch dieses Festival gewonnen haben und damit auch Spanien beim ESC vertreten können. Und in dem Song Zora, der musikalisch ganz in Italo-Pop-Tradition steht, geht es um weibliche Selbstbestimmung in einer Welt, die nach Äußerlichkeiten urteilt. Also das Video ist ja auch so ein bisschen, sie singt da vor so einem gemischten Publikum und man sieht dann immer so, wie die Männer da so ganz abfällig sie dann da so abwerten und die Frauen dann doch eher so der Maria dann so zujubeln und das auch mitsingen und so weiter. Also das wird dann, finde ich, ganz gut so transportiert, ist so. Ja, so ein, hört sich ein bisschen an wie so ein 80er-Jahre-Schlager, den man aber auch irgendwie wirklich gut mitsummen kann. Ich finde das hervorragend, dass auch so Frauen wie Maria dann auch in ihrem Alter, also das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig alt, ich meine, ich bin gerade mal so 3-4 Jahre jünger als Maria, aber dass das eben nicht nur ein Wettbewerb für die 20- und 30-Jährigen ist, sondern auch da eine Diversität auch stattfindet. Bei diesem ESC, das finde ich irgendwie auch irgendwie ganz schön. Und bei mir hat dieser Beitrag wirklich, ist da gewachsen. Hier brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten, ob im Finale oder nicht. Das sind sie ja automatisch. Aber ich glaube, nicht nur die spanischen Fans werden den Song Zora mit summen. Ja, wenn es nur Summen wäre. Die singen den ja richtig mit. Das war ja auch beim Benidorm dann wirklich so dieser Moment, die kommen auf die Bühne und fangen an zu singen und wirklich die ganze Halle singt mit. Und da ja immer viel Spanier dann auch beim ESC vor Ort sind, kann das auch wieder so ein cooler Moment werden, wenn da wirklich direkt von Anfang an mitgesungen wird. Und natürlich auch vor allem dieses Wort, das dann ja immer vorkommt, also so dieses Zora, dieses sich das auch so zu eigen zu machen, ne? Also das ist ja eigentlich so ein abfälliges Wort, also was abfällig gebraucht wird für Frauen. Und sich dann das so zu eigen zu machen, das ist halt super. Das ist so eine total coole Selbstermächtigung und allein deswegen mag ich den Song schon. Und dann, wie du gesagt hast, ist es so, eigentlich ist es ja auch noch so Synthie-Pop und so, das ist ja auch irgendwie cool, also das mag ich so als Stil auch. Deswegen ist das auch ein Song für mich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das so mega gut abschneidet im Finale, aber es ist auf jeden Fall was mir ganz gut gefällt. Und das reicht mir in dem Fall sehr. Ja, und wenn man da mal weitergeht, es sind gleich zwei spanische Beiträge sozusagen hintereinander im Semifinale. Nämlich für San Marino tritt die Gruppe Megara an. Die waren im letzten Jahr beim spanischen Benidorm-Festival dabei. Und jetzt treten die Spanier oder sind die Spanier im sanmarinesischen Vorentscheid angetreten und haben das sogar gewonnen mit dem Song, ich glaube, das müsste Once Once irgendwie heißen, daher 11:11 vorhin. Und ja, sie rechnen da in dem Song humorvoll mit dem Benidorm Festival ab, auch mit der letztjährigen Gewinnerin Blanca Paloma. Das kann man auch da in dem Video da ganz gut sehen. Ja, es ist eine spanische Alternative Metal Band aus Madrid. Die gibt es seit 2015, haben bereits 3 Studioalben veröffentlicht. Und jetzt treten sie eben halt an für San Marino. Und ja, was sagst du denn so als Ehrenbürgerin von San Marino zu diesem Beitrag? Ja, geht. Also ich bin nicht super begeistert. Ja, es ist schön, dass dieses Genre vertreten ist. Also dieses zwischen Rock und Metal ist ja irgendwie auch nett dabei zu haben. Als Song ist es nicht ganz hundertprozentig meins, aber zumindest hat es eine ganz gute Power. Und wie du sagst, es ist ja auch irgendwie so humorvoll, wenn man es denn verstehen würde. natürlich ein spanischer Song für San Marino ist auch so ein bisschen random. Man sagt so, wo kommt das jetzt her? Also und deswegen, das ist auch so ein bisschen das Problem mit diesem Vorentscheid in San Marino, der ist halt zu so einer Art Second Chance Contest irgendwie verkommen. Also, dass sich da so Leute bewerben, die woanders es nicht geschafft haben oder weiß ich nicht sogar. Also ich meine, der negative Höhepunkt in dem Sinne war ja, dass da einfach dann Sanremo-Song wieder auftaucht und fast gewinnt, also der eben Sanremo nicht gewonnen hat. Also das, ich finde, da müssen sie ein bisschen besser auch aufpassen, dass sie da nicht so die Anlaufstelle für diejenigen sind, die einfach woanders gescheitert sind. Natürlich ist es andererseits auch schwer, weil sie aus dem eigenen Land jetzt nicht so viel schöpfen können. Von daher ist es auch ein Zwiespalt irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, ob die damit so eine gute Chance haben. Es ist halt einfach wieder das, was wir öfter sagen, es sticht halt zumindest raus. Ob es trotzdem genug Stimmen kriegt, mal sehen. Also ich habe natürlich San Marino immer gerne im Finale dabei. Ob es diesmal klappt, würde ich sagen, steht noch ein bisschen auf der Kippe. Aber ich bilde mir ein, dass 11:11 ist einfach ein super spannendes Tischtennis-Match für mich. Ja, also wenn ich mir das Video angucke, das ist ja, finde ich, schon sehr kreativ gemacht. Der Auftritt beim sanmarinesischen Vorentscheid, da fand ich es dann eher ein bisschen, ja, dilettantisch. Das liegt aber, glaube ich, dann mehr so auch an dem Wettbewerb selber, wo gefühlt 100 Teilnehmer irgendwie ausgewählt werden. Verstehe ich sowieso nicht, warum man das nicht ein bisschen stärker noch sozusagen im Vorfeld ein bisschen eingrenzt und dann, keine Ahnung, so ein Vorentscheid macht, wo vielleicht 8 oder 10 Teilnehmer dann antreten und dann wählt man daraus irgendwie einen dann aus. Nee, da muss das dann irgendwie so eine riesen Megashow. Eigentlich tritt da jetzt fast jeder zweite Bewohner von San Marino statistisch irgendwie an. Das finde ich manchmal so ein bisschen komisch und das wird vielleicht jetzt noch mal ein bisschen davon abhängen, wie der Song dann auf die große ESC-Bühne irgendwie halt kommt. Aber ich finde es natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Ich glaube mal tatsächlich, die werden es nicht schaffen ins Finale. Das ist dann doch, glaube ich, ein bisschen zu viel Klamauk in meinen Augen. Ja, und Klamauk oder nicht, werden wir jetzt sehen bei dem nächsten Land. Das ist Georgien. Dort tritt die Sängerin Nutza an. Die ist bereits schon im nationalen Vorentscheid 2017 versucht hat. Dort landete sie auf Platz 2 hinter Tamara Gacicilatze. Und jetzt hat es dann im zweiten Anlauf geklappt. Nutza wurde in einer internen Auswahl für den diesjährigen ESC bestimmt. Also auch wieder die Strategie, wer mal Zweiter wurde in einem nationalen Vorentscheid, wird dann irgendwann mal in einer internen Auswahl dann dazu gebeten. Und jetzt ist dann auch der Song bekannt gegeben. Nutza wurde ja schon eher im Vorfeld mal bekannt gegeben als Teilnehmerin. Und jetzt heißt der Song Firefighter. Ja, zu ihr ist noch zu sagen, dass sie bereits 2023 auch für internationales Aufsehen gesorgt hat. Sie ist nämlich unter die Top 12 bei American Idol gekommen. Dort ist sie in einer der Runden sogar mit Kylie Minogue auf der Bühne gewesen. Und sie hat aber auch schon was abgeliefert, nämlich 2019 ihr Debütalbum Nutza 22. Das ist eine Sammlung aus Songs in georgischer, aber auch in englischer Sprache. Wie finden wir Firefighter, Sonja? Ja, wie finden wir Firefighter? Ich glaube, es macht sich so ein bisschen einfach in der Leierecke gemütlich. Also es ist einfach der nächste Popkracher oder will gerne ein Popkracher sein. Ist es so halb? Ist ein okayes Lied für mich. Finde ich, kann man sich so ganz gut anhören, ob das auf der Bühne jetzt durchschlagen wird. Es wird natürlich viel Feuer geben. Das ist, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht drüber reden. Und alles andere wäre auch eine super Produktenttäuschung, wenn da nicht die ganze Bühne brennt. Meine Textbedenken habe ich ja schon zum Besten gegeben, als wir darüber geredet haben. Also so singt davon, wie sie heldenhaft wie ein Feuerwehrmann durch die Asche läuft. Aber wenn du wie ein Feuerwehrmann durch die Asche läufst, dann weiß ich nicht, dann ist ja dein Beruf, hast ja dein Beruf ein bisschen falsch gemacht, weil ich meine, dann hast du nicht rechtzeitig gelöscht oder was? Oder was machst du dann da? Also was soll dieses Bild mir irgendwie sagen? Das verstehe ich nicht so ganz. Dann, was sie auch hatte, ich weiß gar nicht, ob du da ein Video von gesehen hast, sie hatte einen Auftritt von einem Fußballspiel. Georgien hat gegen Luxemburg gespielt, das war ein Spiel zur EM-Quali noch. Mhm. Also Georgien hat es dann gewonnen, aber sie hatte da irgendwie einen Auftritt davor. Also es war so hier unser Länderspiel und davor wird unser ESC-Act hier noch sein Lied singen. Und das war total traurig, weil sie ist dann so die Mittellinie hoch und runter gelaufen im strömenden Regen vor Fußballfans, die einfach, ich meine Fußballfans, die hatten einfach, die sind da hingegangen, um ein Fußballspiel zu gucken. Und nicht, dass jemand, das siehst du ja in so einem weiten Rund, ist das dann ja eh immer schwierig, wenn da jemand in der Mittellinie hin und her läuft und es läuft einfach dazu, weiß nicht, Playback vom Band. Also das war ein bisschen traurig, da sollte man sich mal überlegen, ob man da jemanden so hinstellt oder nicht. Und was jetzt leider noch dazu kam, was auch ihre ESC-Teilnahme wahrscheinlich ein bisschen überschatten wird, ist, dass ihr Bruder neulich gestorben ist, ne? Ja, okay. Deswegen hatte sie dann auch, sie war ja dann in Madrid bei der Pre-Party und hatte aber ihren Song, glaube ich, nur angesungen oder so und hat stattdessen aber Hurt von Christina Aguilera gespielt. Also okay. Natürlich dann aus völlig verständlichen Gründen da lieber sich für sowas entschieden und eben nicht ihren Song und so. Und das ist natürlich dann, das ist jetzt super traurig, also ja. Ja, das vielleicht noch als Info dazu. Aber so als Song, ja, wie gesagt, das ist für mich so die Kategorie Leier. Ja, ich würde, glaube ich, eher tippen, dass sie nicht ins Finale kommt. An sich bin ich schon immer so ein bisschen auch der Freund von Georgien gewesen, weil sie ja doch irgendwie auch ein bisschen gegen den Mainstream eigentlich auch immer gebürstet haben und da Sachen schicken, wo man auch vielleicht nicht immer sagt irgendwie, oh ja, toll, aber wo man so denkt, okay, da will man eigentlich so ein bisschen auch darstellen, was so in der Musikszene in Georgien auch so stattfindet. Dieses Mal hat man sich dann doch eher so für so einen mainstreamigen Pop irgendwie entschieden, wobei das auch in dem Video auch so jetzt gar nicht irgendwie schlecht oder so irgendwie halt ist, aber ich glaube, das könnte sein, dass das eben, dass es eben nicht hinhaut und ja, also müsste man abwarten, da ist so ein bisschen noch so die Blackbox, was da wirklich auch auf der Bühne passieren könnte. Das ist ja manchmal auch, wir beurteilen ja jetzt im Moment anhand der Videos, anhand dessen, was da an Musik irgendwie zu hören ist und so. Und wir kennen natürlich noch keine Bühnenshow oder so, die wir da irgendwie beurteilen könnten aus irgendwelchen Proben heraus oder aus späteren Live-Shows. Das werden wir dann an anderer Stelle nochmal machen, aber so ist es dann eben halt im Moment noch ein bisschen undurchschaubar, was da wirklich auf der Bühne passiert. Aber ja, mit so einem Schicksalsschlag irgendwie, während man da jetzt wirklich als Künstler sich für den ESC vorbereitet, ist das natürlich wirklich ja, sehr, sehr hart und da hoffen wir natürlich, dass sie in dieser Zeit viel, viel Kraft findet. Vielleicht ja auch am, ja, an dem Rückhalt der ESC-Fans, die sie da vielleicht ein bisschen auch tragen werden. Ja, dann geht's weiter mit Belgien. Und dieser Künstler stand schon eine ganze Weile fest, nämlich der Sänger Mus-T. Ist aber nicht der Sexbomb gesungen hat. Das ist jemand anders. Wenig später, das war, glaube ich, irgendwann relativ spät, bevor dann die Deadline irgendwie für die Einreichung der Songs war, wurde der Song dann veröffentlicht mit Before the Party is Over. Mus-T kennt man in Belgien nicht nur als Sänger, er ist auch Komponist, Autor und Schauspieler. Er trat in diversen Serien, Filmen und Theaterstücken auf. Bisher hat er zwei Alben, nämlich 20 Second 21st Century Boy von 2018 und It's Happening Now 2022. Dann darüber hinaus noch 6 Singles veröffentlicht und alle sind irgendwo im Bereich der Top 25 in Belgien, haben sich dort platziert. Das ist wahrscheinlich auch einer deiner Favoriten, oder? Ja, also in der Studioversion ist es mein Lieblingslied des Jahrgangs im Moment. Stand jetzt, wie man so schön in Frankfurt sagt. Ich habe jetzt so inzwischen so ein bisschen das Gefühl, dass Nemo ihn in Sachen Performance vielleicht doch in die Tasche stecken könnte. Aber der Song an sich, dieser Aufbau ist halt geil. Der ist ja doch recht lange, recht ruhig unterwegs. Und dafür knallt dann das Ende umso mehr. Also da denke ich jetzt schon, ey, wehe, ihr stellt es auf der Bühne nicht gut dar, dann wäre ich böse. Ja, da will ich, dass es richtig geil umgesetzt wird. Dann gibt es ja auch noch diesen Chor im Hintergrund. Und ach, ich glaube, dass das richtig gut werden kann. Und Misty ist ja auch so eine Rampensau. Also ich glaube, der bringt so eine Show auch richtig gut rüber. Und also da, ich erhoffe mir da sehr viel von. Aber selbst wenn es da nicht so gut wird, die Studioversion ist super. Die gefällt mir total gut. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Mich lässt der Song leider kalt. Ich habe so, nachdem man ja lange bekannt war, dass er für Belgien irgendwie antritt, habe ich auch erst so gedacht, Wunder, was da jetzt wirklich auch kommt. Und als das Video dann veröffentlicht wurde, habe ich so gedacht, das toucht mich total null. Ich finde, auch das Video, das ist so ein richtiger Poser-Song. Und ja, Nemo wird ihn allemal überrunden, da bin ich mir irgendwie ganz sicher. Bei mir verfängt das überhaupt nicht. Ich habe den Song eigentlich auch dann wieder relativ schnell auch wieder vergessen. Nee, stimmt nicht ganz, ich weiß das schon, irgendwie klingelt gerade bei mir wieder im Kopf, aber ist so irgendwie, weiß ich nicht. Ich würde aber mal sagen, der ist, glaube ich, locker drin im Finale. Also da geht das so mit meinen eigenen Vorzügen auch ein bisschen sehr weit auseinander. Ich glaube aber, dass er gut ankommen wird. Und dass er auch ins Finale kommen wird, weiß ich nicht, wie sich das dann nachher im Finale dann schlagen wird. Ob nun vorne, ob hinten, glaube ich schon. Aber für mich ist es leider überhaupt nichts unspektakulär. Also sowohl das Video als auch die Musik, auf die es ja dann wirklich auch ankommt. Endlich mal wieder nicht einer Meinung. Aber so sind die Geschmäcker, ne? Das ist halt dann. Yes, richtig so. Ja, und beim nächsten beim nächsten Land, das wird eine Herausforderung, würde ich mal sagen, für jeden ESC-Kommentator, die Formation und auch den Titel vorzustellen. Ich versuche es trotzdem mal. Also aus Estland: Viest minus la pulp, nedest narcutico, medestei mekyl midage. Was auf Deutsch so viel heißt wie: Wir wissen wirklich nichts über diese Droge. Dabei handelt es sich um eine Formation aus zwei Bands. Im Song werden Hip-Hop, Folklore und Pop- und Dance-Elemente miteinander verknüpft. Das Erkennungsmerkmal des Songs ist neben dem ungewöhnlichen Gesangsstil der einzelnen Mitglieder auch die sogenannte Talharpa. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Instrument, das seit Jahrhunderten im estnisch- und schwedischsprachigen Raum gespielt wird. Also ich würde mal sagen, für die Freundinnen und Freunde des Skurrils ist da auf jeden Fall was dabei. Mich hat es jetzt zu Beginn, als es dann das Esti Laul gewonnen hatte, da gab es ja einen Vorentscheid in Estland. Diesmal zwar nur mit einem Halbfinale und einem Finalen, aber da hat es dann diese Formation geschafft. Es ist zwar nicht der einzige Spaßsong des Wettbewerbs, würde ich jetzt mal sagen, aber wir können uns da, glaube ich, auf eine sehr verrückte Bühnenshow gefasst machen. Ja, so mit ganz unbekannten Instrumenten, vielleicht auch mit witzigen Verkleidungen einer ganz verrückten estnischen Sprache. Also ich muss mal sagen, das ist, glaube ich, eins von den Songs, wo ich so denke, ja, ich glaube, die werden auch das Finale machen, weil ich glaube, selbst Leute, die da beim Semifinale das erste Mal reinschauen, werden, glaube ich, sagen, ach ja, das ist ja mal was anderes. Da rufe ich jetzt mal irgendwie für an oder stimme in der ESC-App irgendwie halt mit an. Und insofern, glaube ich, wird das, glaube ich, bei vielen verfangen, weil es auf eine gewisse Art gut gemacht ist. Es ist irgendwie nicht nur quatschig, sondern ist dann wirklich auch ein bisschen, da haben sich Leute ein bisschen auch Gedanken gemacht. Und insofern, glaube ich, ist jetzt nicht mein super, super Favorit. Aber ich glaube, das Ding wird, glaube ich, gut und locker irgendwie ins Finale kommen. Wie siehst du das? Hoffentlich nicht. Hoffentlich kommt es nicht ins Finale. Bitte, bitte nicht. Das ist einfach 3 Minuten Krach und Chaos und nervt. Und ich fand es schon schlimm genug, dass ich mir jetzt für den Soundcheck noch einmal komplett durchhören musste. Weil es ist einfach nur nervig. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es ist, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier, du musst einen Song aus dem Jahrgang rausschmeißen, auf den du am meisten verzichten kannst oder der dir am wenigsten gefällt, das ist der. Es ist einfach nur, das ist für mich Krach. Da muss ich mir 3 Minuten Krach anhören und unkoordinierten Kram. Und das ist, da ist, für mich ist da nichts gut gemacht. Das ist einfach furchtbar. Ja, mir würde das so mit Finnland gehen. Insofern ist ja da auch wieder, je nachdem, wie es einen anspricht, ist ja auch ganz interessant. Ja, das ist halt, aber wie gesagt, ist jedenfalls witzig mit diesem sehr, sehr langen Songtitel und auch schwierig auszusprechend. Also im Grunde müsste man sich hinterher mal sämtliche Kommentare von den ESC-Kommentatoren anhören, wie sie sich da durchzwängen, diese Formation und den Song da irgendwie vorzulesen, was ich ja jetzt eben auch schon getan habe. Also ist dann auch mal interessant, das dann auch mal so zu sehen. Ja, die Kommentatoren kriegen ja hoffentlich noch, die haben ja eigentlich immer so ein Meeting und dann sagen die sich das gegenseitig, wie man das halt ausspricht. Und in dem Fall, es war ja jetzt dieses Jahr immerhin schon mal so, dass der offizielle Kanal, also von Eurovision TV, die hatten ja, ich glaube, es war zumindest auf Instagram, waren immer zu sehen, wie sich die Künstler selber vorstellen, also wie die zumindest ihre eigenen Namen sagen. Das ist ja in manchen Fällen ja auch schon mal eine große Hilfe. Aber sie haben leider ihren Songtitel dann nicht mit ausgesprochen, zumindest die meisten nicht. Da hätte man auch nochmal schön lernen können, wie das irgendwie geht. Oder sich das im Zweifel so verschämt rausklippen und einspielen, damit man es nicht selber sprechen muss. Aber die Kommentatoren kriegen da zumindest noch ein bisschen mehr Hilfe an die Hand als jetzt wir normalen, traurigen Podcaster. Oder wir lassen das irgendwie wieder einsprechen von irgendeinem Esten oder so. Das kann man ja dann irgendwie auch machen. Irgendwer, der sich nicht dafür schämt, dass das antritt. Dann geht's weiter und zwar mit Italien, auch eins der Big Five-Länder, die dann außer Konkurrenz auch schon mal im Semifinale stattfinden. Da tritt Angelina Mango an. Sie ist die erste weibliche Siegerin des Sanremo-Festivals seit 10 Jahren mit dem Song La Noia. 2020 veröffentlichte sie ihre erste Single und EP. Der Durchbruch gelang ihr 2023 mit der Teilnahme an der Castingshow Amici, wo sie Platz 2 erreichte. Ihre nachfolgend veröffentlichten Singles waren auch erfolgreich. Ihre im Frühsommer 2023 veröffentlichte EP Voglia di Vivere erreichte Platz 2 der italienischen Charts und mit Gold ausgezeichnet und mit Che Pensiamo Domani gelang ihr schließlich ein Sommerhit. Ja, als große San Marino-Fan, was sagst du denn zum italienischen Beitrag? Ja, der italienische Beitrag, das ist ja irgendwie immer dasselbe, ne? Das ist da gewinnt jemand Sanremo und dann wird das erstmal super gehypt. Also es ist ja einfach immer sofort der Favorit, ne? Bei dem Lied, man kann es so ein bisschen sehen, warum das jetzt auch so im Kandidatenkreis für den Sieg irgendwie mitgehandelt wird, weil die Jurys werden das fressen, natürlich. Das Publikum, glaube ich, auch, weil man hat ja gesehen, dass sie das ganz gut irgendwie performen kann, sonst hätte sie auch nicht das Sanremo da gewonnen. Da war ja schon was dahinter. Wie du sagst, endlich hat auch mal wieder eine Frau da gewonnen, wusste man ja gar nicht mehr, dass das auch noch geht. Und übrigens, Italien lässt sich jetzt auch endlich mal herab, zu Pre-Partys zu gehen, das war ja davor auch nicht so. Also ich sehe, warum das so gut abschneidet bisher jetzt so vorab bei den Leuten und warum das mitgehandelt wird als potenzieller Sieger. Es ist jetzt nicht 100% meins, ich finde es aber auch nicht furchtbar. Es wird hoffentlich nicht so traurig dastehen wie Brividi, was ja am Ende wirklich so eine komplette Null war, als es auf der Bühne aufgeführt wurde und trotzdem noch gut abgeschnitten hat. Das sagt ja auch, dass Italien hat irgendwie immer so einen Bonus auch, weiß auch manchmal nicht warum. Und, aber ich, wegen mir muss das deswegen nicht gewinnen, weil ich brauche jetzt keinen ESC in Italien zwangsläufig direkt wieder. Weil Turin war ja jetzt nicht so der Knaller, muss man ja im Nachhinein sagen. Also diese schreckliche kaputte Sonne, die da die ganze Zeit auf der Bühne stand, diese schlechten Postkarten, die da hingenagelt haben und so. Das war ja alles ein bisschen nicht so dolle. Also deswegen, wenn du mich jetzt fragst, was soll gewinnen, würde ich jetzt auch aus dem Grund sagen, es muss jetzt nicht Italien sein. Aber ich finde sie als Künstlerin, als Performerin, da ist schon viel da. Also das, die trägt das schon gut. Und das wird weit vorne landen, gehe ich mal davon aus. Ja, ich bin, ich habe ja dieses Jahr mir dann das Finale von Sanremo irgendwie angeschaut. Das konnte man auch wieder gut angucken, auch wenn es natürlich lang geht, aber es war auch jetzt, fand ich, nicht zu lang. Ich hätte lieber Annalisa mit Sinceramente irgendwie halt gesehen, wie, glaube ich, relativ viele Leute. Die ist dann, glaube ich, damals da irgendwie auf Platz 5 gekommen. Ich finde La Noia auch ein bisschen überbewertet, auch so in den Wetten, da ist sie irgendwo, also locker in der Top 10, aber sogar auch, glaube ich, teilweise so Top 5. Finde ich tatsächlich auch ein bisschen zu doll, aber ist natürlich durch das Sanremo Festival, schicken sie natürlich auch immer Beiträge, weil man halt weiß, es gibt irgendwie mindestens 10 andere Beiträge, die das genauso gut auch könnten und da auch beim ESC wirklich sehr weit vorne irgendwie halt mitspielen. Insofern ist es dann auch gerechtfertigt und ja, Italien ist halt Italien und ist dann auch zu Recht immer vorne dabei, aber für mich muss es jetzt auch nicht unbedingt wieder in Italien stattfinden. Ich war zwar selber nicht in Turin, aber das, was man da so zumindest auch vorm Bildschirm irgendwie halt so auch gesehen hat, und wir haben das ja auch bei den Proben ja auch mitgekriegt, das ist auch nicht immer alles so super perfekt, auch von den Abläufen her und so weiter, dass man sich nicht immer unbedingt aufgrund ja, die Italiener sind halt nicht immer unbedingt so Organisationstalente, was solche Dinge irgendwie halt angeht. Und da wollen wir ja dann doch eher so einen reibungsloseren ESC irgendwie halt auch so sehen. Aber das kann ja nicht immer so unbedingt auch das einzige Kriterium sein. Aber ich glaube, ja, das wird schon irgendwo vorne auch nachher im Finale auch wahrscheinlich mitspielen. Ja, wir haben es angekündigt, schon im ersten Semifinale, als wir unter anderem über Isaac gesprochen haben, wo die EBU gesagt hat, Shit dürft ihr irgendwie nicht singen. Ähnlich war es ja auch beim tschechischen Beitrag. Und in Israel ist das dann wirklich auch zu einem kleinen Politikum auch geworden. Es gab im Vorwege auch in mehreren Runden einen Vorentscheid beim israelischen Fernsehen, ähnlich The Next Star. Nach mehreren Runden ist dort dann die 20-jährige Eden Golan als Teilnehmerin Israels beim Eurovision Song Contest gewählt worden. Eden wurde 2003 in der Nähe von Tel Aviv geboren, ist auch eine Zeit lang auch in Russland dann aufgewachsen. Und sie trat auch bereits beim russischen The Voice Kids 2018 an und 2015 beim dortigen Vorentscheid vom Junior ESC. Und seit 2022 bringt sie auch eigene Songs heraus. Und jetzt hat es dann ein bisschen Beef gegeben zwischen der EBU und dem israelischen Sender Kan. Es hat im Vorwege erstmal zwei Texte gegeben, die dort eingereicht worden sind. Zuerst October Rain, dann Dance Forever. Und die EBU hat diese Texte als politisch und damit nicht regelkonform abgelehnt, weil es zu sehr abzielte auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Wobei bei dieser Terrorattacke Israel überfallen wurde und über 1000 Menschen getötet und oder entführt wurden. Und das israelische Militär hat dann seinerseits dann seitdem immer wieder in Gaza dort kriegerische Aktivitäten und dort versucht, die Hamas dort auszubluten. Da sind seitdem sehr viele weitere Menschen dann auch zu Tode gekommen. Jetzt kürzlich gerade ist, das ist noch ein bisschen unstrittig, aber ein bisschen strittig, sind auch noch Mitglieder einer Hilfsorganisation dort zu Tode gekommen, weil dort deren Fahrzeug dann bombardiert worden sind. Die sind alle umgekommen. Es waren teilweise, ich glaube, eine Australierin, glaube ich, weiß gar nicht, also aus unterschiedlichen Ländern. Und das ist natürlich ziemlich schwierig gewesen. Dann hat sich der israelische Staatspräsident dort eingeschaltet in diese Auseinandersetzung zwischen Khan und der EBU. Und schließlich hat man sich dann auf eine dritte Version geeinigt, die da heißt Hurricane. Und die darf jetzt dort vorgetragen werden. Und jetzt darf also auch Eden Golan dort auf der Bühne auftreten. Ja, es wird sicherlich ein bisschen angespannt sein, auch für die israelische Delegation dort anzutreten. Es gibt ja auch einige skandinavische Länder, die sogar fordern, dass Israel nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen sollte. Aber das ist halt wirklich ein ziemliches Politikum. Und das ist natürlich auch nicht ganz so schön. Ja, Sonja, magst du noch irgendwas zu der Politik sagen oder dann eben, wie gesagt, dann auch zu dem Song Hurricane? Wie gefällt der dir? Ja, wir sind jetzt hier nicht Politik-Check, zum Glück. Ich glaube, da kennen sich auch andere besser aus. Du hast es ja alles jetzt gerade skizziert. Und natürlich wird die Lage dann angespannt sein. Und dass es da dann auch vor Ort Proteste gibt, kann man ja mit rechnen. Was sich jetzt so im Vorfeld ein bisschen zerschlagen hat, es waren ja einige Länder oder auch einige Acts, die angekündigt haben, dass sie nicht nach Malmö fahren, wenn eben Israel teilnimmt. Das ist jetzt bei keinem so weit gekommen. Also es waren ja ein paar, die sich dazu erklärt haben und gesagt haben, ja, haben Bedenken und so, nehmen jetzt aber trotzdem teil, weil sie glauben, dass Boykott dann nicht der richtige Weg wäre und so weiter. Aber also da gab es ja viele Drohungen so im Vorfeld und nehmen jetzt trotzdem alle teil, obwohl Israel auch dabei ist. Das vielleicht nochmal so als Zusatz für das, was wir jetzt alles sehen. Ich glaube auch, dass also die Delegation, ob die jetzt so viel Spaß da vor Ort haben werden, das wird, glaube ich, schwierig. Trotzdem müssen wir jetzt natürlich irgendwie den Song erstmal bewerten. Und auch da habe ich ein bisschen Probleme. Eben weil normalerweise, wenn wir jetzt so Songs hören, dann natürlich, man lässt sich vielleicht auch mal die Geschichte dazu erklären oder wie auch immer. Aber man kann ja auch so seine eigenen Gefühle auf so einen Song irgendwie stülpen. Ich finde, das geht mit dem Song halt jetzt gar nicht, weil wir genau wissen, worauf der abzielt. Das ist ja auch, Hurricane ist ja jetzt einfach so die EBU-konforme Version von October Rain. Also wir wissen alle, wovon das eigentlich handelt. Und die Bedeutung ist halt so klar und so dringlich und auch einfach auf, also ich meine, wir haben da alle so viel drüber gehört und so, und das ist alles so schlimm, dass ich schaffe das gar nicht, da meine eigenen Gefühle irgendwie in diesen Song zu pressen. Deswegen steht er so ein bisschen am Rand, steht dann so für sich und das ist so die Schwierigkeit, die ich habe. Und als Ballade an sich finde ich den gut. Viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ja, ich glaube, es ist, ich finde fast, dass es ein bisschen von der EBU zu sehr aufgeblasen wurde, weil wenn man sich, also wir wissen jetzt nicht genau, sind jetzt die beiden ersten Songversionen, ist das auch das gleiche Lied, wie wir es jetzt von Hurricane irgendwie kennen, oder waren das zwei verschiedene Songs? Das können wir nicht beurteilen, aber wir können ja irgendwie in die Texte reingehen. Und da denke ich halt auch so, es muss ja schon auch mal möglich sein, wenn man zumindest zwischen den Zeilen dem Zuhörer erkennbar macht, das ist schon auch klar, wenn ein israelischer Künstler jetzt auf eine internationale Bühne kommt, dass er natürlich von den Ereignissen seit dem 7. Oktober beeinflusst ist. Und das dann gleich abzustempeln als, oh, das ist jetzt aber politisch. Und wir haben das ja jetzt schon bei anderen Bereichen, wo es eigentlich sogar noch weniger um was geht, jetzt festgestellt, dass man so merkt, so diese starke Einflussnahme der EBU in die Texte, finde ich, ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Und jetzt bei diesem, bei der Auseinandersetzung zwischen Kahn und der EBU ist das Ganze jetzt nochmal hochgekommen. Und ich habe jetzt irgendwie, also mich haben jetzt tatsächlich auch ein, zwei Leute nochmal darauf angesprochen, die nicht aus diesem ESC-Umfeld kommen. Die haben dann, selbst die haben jetzt von dieser Auseinandersetzung in Israel irgendwie halt gehört. Und das macht es ja dann tatsächlich so unnötig politisch an der ganzen Geschichte. Und das finde ich natürlich dann, wenn ich jetzt selber auf den Song irgendwie so gehe, dann würde ich mal sagen, naja, so, ne? Also finde ich schwierig. Ich wäre sogar fast, so in der Äußerung, dass ich sage, ho, vielleicht kommt die sogar noch nicht mal ins Finale. Weil ich so denke, ja, das ist jetzt so ein Song wie jeder andere. Vielleicht wird er aber sicherlich auch, also womöglich hängt es eher davon ab, dass Leute extra nicht für diesen Song anrufen, weil es Israel ist. Also das wird ja auch, die Rolle Israels wird ja anders gesehen in anderen Ländern, als es vielleicht hier in Deutschland passiert. Im Moment ist ja vielleicht auch gerade, kippt es gerade durch diesen versehentlichen Angriff auf diese Hilfskräfte, dass jetzt sozusagen nochmal die Rolle Israels in Gaza nochmal ganz anders und neu bewertet wird und so. Und das kann natürlich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen mehr negativ auf Israel eingeben. Also ich vermag da jetzt auch tatsächlich keine Äußerung darüber, so pro oder contra Israel oder pro und contra Gaza oder Palästina oder so. Aber das ist schon, also es ist sehr, sehr schwierig und eigentlich fast noch schwieriger, als das damals mit Kalush Orchestra irgendwie halt war, als die den ESC gewonnen haben und auch unter dem Einfluss des Ukraine-Kriegs irgendwie schon standen. Und insofern, das wird, glaube ich, für Israel dieses Jahr eine sehr, sehr schwierige Nummer. Ja, und dann würde ich sagen, geht's weiter mit Norwegen, mit Gorte. Die haben den Melodie Grand Prix in Norwegen 2024 gewonnen. Die Musik ist eine Mischung aus Folkrock, Heavy Metal, melodiösem Rock. Und die meisten Titel von Gorte basieren inhaltlich auf traditionellen norwegischen Volksliedern und Erzählungen. Die Band hat ganze Zeit lang pausiert. Nach dem letzten Live-Konzert, das Ende 2005 stattfand, gab es erstmal eine ganze Weile erstmal nichts von der Band. 2017 sind sie dann nochmal neu durchgestartet, sind dann beim Vorentscheid in Norwegen angetreten mit dem Song Ulvehan oder Ulvenam, glaube ich. Und ja, und schließlich haben sie auch diesen Wettbewerb dann auch gewonnen. Auf den norwegischen Vorentscheid gucken wir ja immer sehr intensiv drauf, weil das ja eigentlich immer auch eine schöne musikalische Mischung ist. Bist du denn mit dem Ergebnis zufrieden, dass Gorte den Vorentscheid gewonnen hat? Nein. Okay, nächstes Land. Ach nein, überhaupt nicht. Das ist der nächste Song, den ich leider überhaupt nicht mag. Also es ist so, ich finde, immerhin gehen die Strophen noch, die klingen so ein bisschen Within Temptation mäßig, die ich ja auch noch okay finde. Aber dieser Refrain, ist das ein Refrain? Ist eigentlich nur Geschrei. Und da ist es dann bei mir vorbei. Das finde ich wirklich schlimm. Das ist so überhaupt nicht meine Art. Also es gibt bestimmt irgendwie Leute, denen das gefällt. Und dann werden sie auch irgendwie dann ihre Leute mobilisieren können, die anrufen. Aber ich werde nicht darunter sein, sowieso nicht. Aber da noch weniger. Es hat mich einfach so abgetönt, dass sie das gewonnen haben. Also ich meine, wenn du überlegst, wenn wir alles hätten haben können, wir hätten Kano haben können, wir hätten den Gothminister haben können, wir hätten sogar hier, selbst wenn es skurril war, wir hätten Superrob haben können. Das wäre super streitbar und irgendwie total komisch, aber selbst das hätte mich mehr entertained als jetzt Gorte. Also Das findet seine Fans, ich bin aber kein Fan davon. Und ja, es ist bei mir der zweite Song, der tatsächlich aktuell hinter Frankreich eingeordnet ist in meiner Liste. Und das sagt ja viel. Also für mich wären die auch weit hinten. Ich könnte noch ergänzen, dass Margaret Berger hätte auch zum ESC fahren können, die ja schon mal in der Malmö Arena für Norwegen 2013 angetreten ist. Also es gab viele andere Möglichkeiten. Also ich muss ehrlich sagen, das sage ich ja selten, aber wenn ich nur schon alleine am Anfang dieses Oho höre, da werde ich schon aggressiv irgendwie. Also das ist so überhaupt nicht meine Musik. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ja, da steckt sicherlich auch ein Konzept dahinter, aber meine Musik ist es eigentlich auch überhaupt nicht. Ja, ich finde es eine leider total vertane Chance. Aber wir wollen ja eigentlich auch gar nicht nach Norwegen fahren. Das würde ja die Reisekasse auch völlig kaputt machen. Also insofern. Norwegen ist voll schön. Ja, ich weiß. Norwegen fahren. Ich weiß. Aber da suche ich dann noch einen Sponsor. Also wenn das so weit wäre. Ja, dann sind wir auch schon fast wieder am Ende und zwar mit dem letzten Beitrag und es fehlt uns noch die Niederlande. Da tritt der 26-jährige Joost Klein auf. Er ist Musiker, Autor, Künstler und wurde vom niederländischen Sender Avotros aus über 600 potenziellen KandidatInnen ausgewählt. In den Niederlanden und Belgien ist Joost Klein schon einem breiteren Publikum bekannt. Gemeinsam mit Chiagu und Otto Waalkes hat er im vergangenen Sommer einen Hit in Deutschland gehabt. Mit Friesenjung, eine Techno-Adaption des Sting-Klassikers Englishman in New York, wurde er beim Radiopreis 1Live Krone als bester Song ausgezeichnet und weltweit ist er 100-mal gestreamt worden. Beim ESC in Malmö tritt Joost Klein mit dem, ich nenne es mal Spaß-Song, Europapa an. Wobei es beim näheren Hinsehen hat der Text natürlich auch eine tiefere Bedeutung. Es geht in dem Song nämlich um den Verlust seiner Eltern, den er an jeden Ort in Europa oder wo auch immer er jetzt gerade ist, dann mitnimmt. Seinem Vater hat er einmal als Kind das Versprechen gegeben, beim Eurovision Song Contest anzutreten. Und das wird er jetzt dann auch einlösen. Wir haben ja schon mal über diesen Beitrag gesprochen. Da habe ich erst so gedacht, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Der Beitrag, der stellt sich jetzt aber als ein großer Streaming-Hit dar. Also der ist schon, ich glaube, im dreistelligen Millionenbereich irgendwie auch schon gestreamt worden. Also kommt sehr, sehr gut an. Ist ja auch so 90s-Pop ist für mich mittlerweile auch so ein kleiner Grower geworden, ist so ein bisschen so ein Ohrwurm, der sich so auf eine etwas sehr unangenehme Weise ins Gehirn irgendwie einnistet. Also kennt man vielleicht, wenn man so beim ESC vor Ort ist und dann so ein Song manchmal dreimal hintereinander, fünfmal hintereinander irgendwie dann so im Pressezentrum dann so beschallt wird und irgendwann geht man dann so, wenn man beispielsweise mal so aufs Klo geht oder so und dann summt man das auf einmal so einen Song mit, den man eigentlich vorher überhaupt nicht so geil fand. Und so ist das mit Europapa irgendwie halt, finde ich, mittlerweile so auch. Ich glaube, der Song ist auf jeden Fall ganz sicher im Finale auch mit drin. Wie weit er sich dann nachher dann auch im Finale dann auch qualifiziert, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dass die Niederländer da auch einen ganz guten Griff mit Joost Klein da irgendwie auch gezogen haben. Und wir werden mal sehen, wie sich es dann irgendwie entwickelt. Wie sieht es denn bei dir mit dem niederländischen Beitrag aus? Ja, aber mir ist leider so geblieben, dass ich sagte, ist jetzt nicht ganz was für mich. Ich kann aber sehen, was den dann doch so gut macht jetzt, dass der jetzt so durch die Decke gegangen ist. Es ist halt so, weil einerseits hat er jetzt so dieses quatschige Element, dass man da irgendwie denkt, was ist jetzt so skurril und dass man versteht ja dann irgendwie auch nicht alles und so. Und dann kommt aber mal eine Zeile auf Deutsch auf einmal und so. Und andererseits hat er aber auch diese Aussage, die man ja doch dann irgendwie fühlen kann, wenn er da von ganz Europa singt und dann dieses Papa hinten dran und so. Das glaube ich schon, dass es deswegen auch gut funktionieren kann. Über Finale müssen wir da gar nicht reden. Das wird ganz locker werden. Mal sehen, wie die Performance dann ist. ja, ich seh den auch auf einem vorderen Platz. Also so gerade jetzt, dass der so Wirbel macht, tatsächlich war auch so der Einzige, bei dem ich gesehen habe, dass er so außerhalb der ESC-Bubble schon mal irgendwie so ein bisschen diskutiert wurde. Das kann schon was werden. Und das kann auch was werden, ohne dass es mir jetzt bisher viel gibt. Ja, das teilt sich bei mir auch so. Also für mich persönlich ist es jetzt auch nicht unbedingt meine Musik, die ich jetzt so wahnsinnig geil finde. Aber ich kann schon sehen, was es bei anderen Leuten macht. Und insofern glaube ich, ja, alles richtig gemacht. Ist jetzt kein Duncan Lawrence, aber das muss es ja auch nicht. Und ein Teilnehmerland muss ja auch nicht jedes Jahr immer das Gleiche bringen. Das auf jeden Fall. Und nach der Pleite im letzten Jahr, jetzt mal wieder was zu haben, wo viele sagen, ja, locker im Finale ist ja für die Niederlande ja auch irgendwie auch wirklich dann was ganz Schönes. Ja, Mensch, da sind wir ja schon wieder durch. Das war ja ein langer Ritt. Also für uns beide. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich. Für uns ja. Und das wollten wir einfach noch mal ein bisschen abbinden. Wir haben ja einige Songs ja auch schon behandelt, aber dass das mitunter kann man ja vielleicht auch, wenn man unseren Podcast dann auch verfolgt, dann auch hören, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen seine Meinung geändert hat, vielleicht manches irgendwie auch dabei geblieben ist. Und an sich ist ja nachher auch entscheidend das, was da auf der Bühne da irgendwie auch so stattfindet. Ja, wir haben jetzt heute nicht und auch in der letzten Folge jetzt nicht wirklich über irgendwelche ESC-News dann irgendwie gesprochen. Das werden wir dann in der nächsten Folge dann wieder aufnehmen. In der nächsten Folge werden wir uns garantiert dann auch über das unterhalten, was wir da bei Eurovision in Concert dann auch erlebt haben in Amsterdam. Am 13. April gibt es ja dann diesen Beitrag. Jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, hat das schon stattgefunden. Wir kennen es noch nicht, weil wir das natürlich hier vorproduziert haben. Wir werden uns dann aber eine Woche später dann auch dann nochmal über diesen Wettbewerb beugen. Und dann werden wir einfach nochmal schauen, was nochmal an Neuigkeiten rund um den ESC 24 noch bekannt geworden ist. Und dann schauen wir mal, wie es dann so weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon wieder. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media freuen, auch über Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern bei Spotify, Apple Podcast und YouTube. Wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder und dann gibt es mehr ESC-Content wieder auf diesem Podcast, in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr unseren Podcast auch hört. Also, bis dann, ne? Also, tschüss. Tschüss.